packt die Wut. Er sprach zu Gott, du bist zu gut. Das habe ich nun von meiner Predigt. Die böse Stadt bleibt unbeschädigt. Ich hatte mir das gleich gedacht, mich deshalb aus dem Staub gemacht. Gott aber sprach und wundert sich, mein lieber Jona, ärgert's dich? Da hatte Jona alles satt und ging verdrießlich aus der Stadt. Dort konnte er sehen aus der Nähe, was weiter mit der Stadt geschehe. Doch als er schlief die nächste Nacht, hat Gott ihm ein Geschenk gemacht. Als früh er vor die Türe trat, ein heißer Morgen war es grad, da traut er seinen Augen kaum, da war's gewachsen wie ein Baum. Ein Rizinus, ein grüner Strauch, mit festem Stamm und Zweigen auch. Und weil die breite Blätter hatten, lag seine Hütte nun im Schatten. Da freute sich der Jona sehr und dachte an keinen Ärger mehr. Er streckt sich aus im Sommerwetter und sah die Sonne durch die Blätter. Ja, sagte er, so ist's gemütlich, der ganze Tag war blau und friedlich. Doch ach, schon in der nächsten Nacht, noch eh der Jona aufgewacht, da kam ein griffiger Wurm gekrochen, der hat den Rizinus gestochen. Als Jona vor die Türe trat, ein heißer Morgen war es grad, erschrak er sehr und sah sofort, sein Rizinus war ganz verdorrt. Die Blätter hingen schlapp und braun, ganz kahl und traurig anzuschauen. Die Sonne stach, ein Wind ging heiß, der arme Jona stand in Schweiß. Da weinte er, da sagte er, ach, wäre ich tot, ich kann nicht mehr. Gott sprach zu ihm ein gutes Wort, jetzt weinst du, weil dein Baum verdorrt, den du nicht wachsen lassen kannst und den du nicht mal selbst gepflanzt. Da sollte ich nicht traurig werden, wenn meine Kinder dort auf Erden verderben und zugrunde gehen, weil sie mein Wort nicht gut verstehen, weil sie mein Wort nicht gut verstehen. Da sollte ich die Stadt nicht schonen, in der so viele Menschen wohnen, so viele Eltern, viele Kinder, so viele arme, dumme Sünder, so viele fröhliche Gesellen, dazu die Tiere in den Ställen. Vielleicht für dich zum guten Schluss wächst bald ein neuer Rizinus. Bestimmt wirst du dich an dem Neuen genauso wie am Alten freuen. Dann denke so in seiner Höhe, freut sich der Herr an Ninive. Dann denke so in seiner Höhe, freut sich der Herr an Ninive. Dann denke so in seiner Höhe, freut sich der Herr an Ninive. Dann denke so in seiner Höhe, freut sich der Herr an Ninive.